Hörverständnisübung Nummer 13. Beim Arzt. Herr Schmidt fühlt sich schon seit längerer Zeit nicht so gut. Endlich entschließt er sich, zum Arzt zu gehen. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Nehmen Sie bitte Platz. Dankeschön. Sie waren doch schon mal bei mir, nicht? Ja, vor einem halben Jahr war ich. Ach ja, darf ich bitte Ihren Namen Schmidt. Kurz wissen? Günther Schmidt. Herr Günther Schmidt, Moment, ich sehe mal in der Karte nach. Ja. Herr Schmidt, ja. Herr Schmidt, sind Sie Kassenpatient? Ich bin Kassenpatient, AVK. AVK, jawohl. Gut, und Sie hatten damals, so viel ich sehe, Beschwerden. Eine Angina hatte ich, ja, eine leichte Angina. Richtig. Und das ist alles überstanden? Ja, die Angina ist wieder weg. Ja. Wunderbar. Gott sei Dank. Und was fehlt Ihnen denn heute? Ja, ich habe Magenbeschwerden. Aha, und ja. Schon längere Zeit? Ja, seit 4 Wochen eigentlich. Seit 4 Wochen? Seit 4 Wochen. Herr Schmidt, das ist schon relativ lang. Da hätten Sie etwas früher kommen sollen. Na ja, ich wollte das ein bisschen abwarten, wissen Sie. Es ist an sich nicht so besonders schlimm, aber ich habe immer so ein Völlegefühl, wenn ich gegessen habe, wissen Sie, dann drückt das so und ich komme mir auf Deutsch gesagt immer überfuttert vor. Ja, ja. Gut, Herr Schmidt, das wollen wir doch gleich mal sehen. Ja. Ich würde sagen, Sie haben also den Eindruck eines Völlegefühls im Magen. Ja, ja. Aha. Ja. Ja, manchmal mehr, manchmal weniger, wissen Sie, das ist ganz verschieden. Ja. Und Ihre Verdauung ist... Ja, die ist in Ordnung. Haben Sie nicht zu klagen? Nein, nein. Und Stuhlgang ist auch normal? Ja. Haben Sie also neben diesem Völlegefühl irgendein Schmerzgefühl? Also örtliche Schmerzen? Ja, es drückt eigentlich die ganze Magengegend so, nicht? Ja, also, aber nicht an einer bestimmten Stelle. Haben Sie an einer bestimmten Stelle Schmerzen? Nein, die ganze Magengegend. Aha. Und wie ist der Schmerz? Ist das ein Druck? Ja, naja, so ein Völlegefühl eben. Aha. Verstehen Sie? Ich kann das schwer beschreiben. Ja, also kein Ziehen. Nein, nein. Aha, ein Druck. Wo tritt das auf in erster Linie, wenn Sie Gebiet? Ja. Hier obere Magengegend und eigentlich auch manchmal die Darmgegend. Also es ist merkwürdig. Aber Sie würden sagen, in erster Linie hier unter dem Rippenbogen, ja? Ja, aha. Ja. Also wo ich hier drücke, ja. Ja. Gut, Herr Schmidt, dann würde ich Sie bitten, machen Sie doch mal Ihren Oberkörper frei und legen Sie sich dort drüben hin. Ja, gut. Ich wasche mir nur kurz die Hände. Ja. So, Herr Schmidt, jetzt wollen wir mal sehen. Schwester, einen Moment bitte noch. Es dauert noch etwas. Herr Schmidt, jetzt atmen Sie doch mal bitte tief ein. Ja. So, und jetzt halten Sie die Luft an. Und wenn ich jetzt drücke, tut das weh? Nein. Das tut nicht weh. Und hier unter dem Brustbein, haben Sie da Schmerzen? Tut das weh? Ja, doch. Da haben Sie einen Schmerz empfunden. Ja, ja. Und hier über der Leber? Diese Stelle? Nein, eigentlich nicht. Nein. Ja, das ist an sich nicht schlimm. Atmen Sie bitte nochmal ein. Ja. So. Und tut das weh? Nein. Ja. Nein, gar nicht. Gut. Das wäre es, Herr Schmidt. Sie können sich wieder anziehen. Ja, danke. Soweit ich das sehe, ist das nichts Schlimmes. Essen Sie besonders fett? Ach, normal eigentlich. Nicht gerne besonders fettige Sachen? Nein. Und gehen Sie öfters ins Restaurant, ausländische Restaurants? Ach ja, ganz gern mal. Das machen Sie ganz gerne. Herr Schmidt, jetzt muss ich Sie etwas Persönliches fragen. Ja. Würden Sie sagen, sind Sie zufrieden in Ihrem Beruf? Ach, na ja, es ist halt anstrengend. Aber Sie würden nicht sagen, dass Sie Ärger haben. Ärgert? Nein, nicht, nein. Nicht, und... Naja, Kleinkram ja. Natürlich, es gibt täglichen Kleinkram, aber ja. Ärger eigentlich nicht. Mhm. Und ich sehe, Sie haben Familie, ist da alles... Ja, ja, Kind, in Ordnung. Zwei Kinder. Ja, ja. Mhm. Wissen Sie, es ist folgendermaßen, wir stehen heute auf dem Standpunkt, dass Magenbeschwerden in erster Linie psychogener Natur sind. Das heißt also, wenn Sie ja. seelisch belastet sind, treten Aha. Sie leicht auf. Wie war das denn mit Ihrer Arbeit in der letzten Zeit? Ja, in den letzten Wochen, da habe ich mich vielleicht etwas überarbeitet. Wissen Sie, das war so ein Stress, ja, und man kam nicht raus, man kam nicht raus aus dem Betrieb. Man hatte immer das Gefühl, es zog sich endlos hin und es hörte nicht auf und es war immer noch Arbeit da also es war sehr anstrengend. Der Herr Schmidt, das ist kein Wunder. Dann würde ich sagen, verschreibe ich Ihnen hier ein paar Tabletten. Ja. Das ist ein ganz vorzügliches Mittel. Fein. Und ist auch, was sehr wichtig ist, ganz leicht verträglich. Ja. Ulkurit heißt das. Und wie oft? Ja, passen Sie auf, ich schreibe das hier auf. Ulkurit. Und das nehmen Sie bitte dreimal täglich vor den Mahlzeiten. Aha, vor den Mahlzeiten. Ja, also Sie sollten noch nichts im Magen haben. Mhm. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Ja. Nicht, wenn es also inzwischen schlimmer wird, dann melden Sie sich bitte natürlich sofort. Dann komme ich natürlich eher, ja. Gut, Herr Schmidt. Ja, schönen Dank, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Gute Besserung. Auf Wiedersehen. Danke.